Ein altes Modell. Hörspiel von Joachim Nowotny. Was ist denn nun? Bruno? Bruno, komm mal her. Ich zieh mich an. Komisch. Auf einmal geht sie nicht mehr. Bruno! Wo sind denn die Socken? Ich hab gesagt, ich brauch frische Socken. Na guck doch bloß mal die Kaffeemühle. Die Socken. Auf dem Vertigo, sie werden dich gleich beißen. Was soll denn die Socken auf dem Vertigo? Wo ich auf dem Bett sitze. Mach endlich Kaffee. Ist schon 7 durch. Na, aber die Mühle. Die Mühle ist kaputt. Du hast keine Ahnung. Aber die geht wirklich nicht mehr. Gib her das Ding. Hier, hol Wasser. Mit der Blümels ist der Brunnen nur auch trocken. Tja, eine Zucht ist das. Wenn ich es aus dem Hahn ablaufen lasse, vielleicht wird es heute klar. Aus dem Hahn nicht, die Brühe sollen sie selber saugen. Da ist ein Stecker nicht richtig drin. Freilich. Eine Zucht ist das. Du, die Blümel nimmt selten das Wasser zum Kaffee. Auch noch Geld ausgeben. Sie haben uns das Wasser genommen, also müssen sie es wieder herschaffen. Das werde ich denen in der Stadt sowieso noch erzählen. Ja, die Leitung ist doch gelegt, Mann. Es soll sich mit der Zeit klären, heißt es. Es wird nie wieder, so wie es war, nie wieder. Seinerzeit habe ich den Brunnen selber ausgehoben, mit diesen Händen. Und dem alten Jährling habe ich eine Zigarre zu 40 gegeben, dass er mit der Rute geht und die Ader sucht. 32. Da war eine Zigarre noch ihr Geld wert. Seit Sie die Grube aufmachen? Ist überall das Brunnenwasser weg? Überall ist nicht bei mir. Ich brauche mein gutes Wasser. Den Schraubenzieher. Um Gottes Willen, Bruno. Nicht am elektrischen. Ich habe das Haus gebaut und den Garten gemacht und den Brunnen gegraben. Alles mit den Händen. Aber nicht mit dem elektrischen, Bruno. Wir brennen noch ab, Mann. Ich werde gleich explodieren. Na, gib endlich den Schraubenzieher. In der Küche habe ich keine. Im Schuppen vielleicht. Eine Zucht. Ein spitze Messer. Bruno. Das wäre ja noch schöner. 10 Jahre ist das Ding gelaufen. Auf einmal will sie kündigen. Hier werde ich beinahe. Ich gehe raus. Ich kann nicht. Oh, verdammt! Bruno! Bruno, bist du? Ich denke, du hast den Stecker raus. Alles muss man alleine machen. Oh, wenn du nur gesund bist. Lumpige 220 Volt, die hauen mich nicht um. Haben wir Sicherung im Haus? Ich weiß nicht. Besorg welche und leg die Joppe raus. Ich schaff das Ding weg. Du hast doch noch nicht gegessen, nicht getrunken. Papalapap, ich trinke Wasser wie das liebe Vieh. Wasser? Das aus der Leitung? Die Joppe, denen werde ich die Meinung geigen. Mach dich nicht unglücklich, Bruno! Das dauert nicht lange. Ihren Namen bitte? Nakons Bruno, 72. Siedlungsweg 72 oder Dorfstraße 72? Ich bin 72, Mädchen. Ich habe wenig Zeit. Ich brauche aber die vollständige Anschrift, guter Mann. Ein guter Mann bin ich erst, wenn das Ding wieder funktioniert. Haben Sie denn keinen Stuhl hier im Laden? Bitte? Na, denken Sie, ich will so lange stehen? Aber das geht doch schnell, Herr Nakons. Und in 4 Wochen können Sie sie schon wieder abholen. Auf dem Ohr höre ich schwer. Sagen Sie es nochmal. Sie haben Glück. Gerade morgen kommt das Auto aus der Stadt und holt die Reparaturen ab. 4 Wochen? Ich will Ihnen mal was sagen. Früher war hier der Papka Alfred. Kennen Sie den noch? Na, wenn ich zu dem mit einer kaputten Nachttischlampe kam, unser eins ging ja hinten rein, und der Stift hat das Ding repariert, und ich hab mit Alfred derweil im Kontor einen Schnaps getrunken, so war das. Früher? Ja, geben Sie mir die Mühle wieder. Aber wo wollen Sie denn sonst hin damit? Her, sag ich. Ihr kriegt sie nicht, ihr nicht. 4 Wochen. Ich fahre in die Kreisstadt, hab sowieso ein Hühnchen dort zu roffen. Wenn Sie wollen, bitte. Beschweren Sie sich. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. So zeitig schon unterwegs? Ich bin immer zeitig auf. Ziemlich kühl heute, was? Die Jahreszeit. Schnaps wäre nicht schlecht, wie? Muss mit dem Bus weg. Wie der kommt. Wir gehen zu Jola. Ich sag doch, ich muss mit dem Bus weg. Überleg dir's. Mich findest du am runden Tisch? Dich findet man ja immer dort. Wann fährt denn die Kiste überhaupt? Muss doch dran stehen. Wieder mal die Brille vergessen. Nie da, wenn man es braucht. Und die Scheiben alle so klein. Was? 8.10 Uhr? Also? 8.10 Uhr, das ist 5 Minuten vor 8:45, also. Ja. Oder heißt das 9.10 Uhr? Nee, 9.50 Uhr heißt das. Die müssen glatt denken, man ist auf die angewiesen. Die können mich mal verheben im Zug. Morgen, Bruno. Ein helles? Die Bahnhofsuhr geht falsch. Willst du wohl verreisen? Mindestens 7 Minuten geht sie vor. Ja, oder deine Zwiebel nach. Das erlebst du nicht. Ja, als Wirt in einer Bahnhofsgaststätte erlebst du so ziemlich alles. Hier, dein Bier. Hast du Gaststätte gesagt, Kneipe? Ja, pass auf, du. Ich lass mich nicht Kneipe schimpfen. Pass du lieber auf, dass die Bahnhofsuhr nicht vorgeht. Ich sag dir, sie geht richtig. Hm. Der Frühzug ist genau raus. Auf die Minute. 8.16 Uhr kommt der Gegenzug. 9.34 Uhr in Cottbus, 11.37 Uhr Königs Wusterhausen. Ja, gib mir noch ein Bier. Na, beeil dich damit, wenn du den Zug schaffen willst. Die Bahnhofsuhr geht nicht vor. Sie geht vor. Hm. Na ja, denke, was du willst. Hauptsache, du vergisst dann nicht zu zahlen. Schuldig bin ich noch niemandem was geblieben und in deiner Kneipe werde ich damit nicht anfangen. Kneipe. Im Jahre 37 habe ich mal den Jungen zum Zug gebracht. Da war es umgekehrt. Deinen Jungen? Seit wann hast du denn einen Jungen? Na, red nicht, du weißt ja genau, dass ich keine Kinder habe. Na eben. Da ging sie nach. Die Bahnhofsuhr. Er hat einrücken müssen, der Junge, was mein Neffe ist. Und wäre der gleich am ersten Tag in den Bau gegangen, hätte ich nicht meine Uhr gehabt. So, dein Bier. Tja. Ja. Deine Uhr damals, die hast du noch heute. Du sag bloß, das ist die Zwiebel von damals. Dieselbe all die Jahre. Mal hatte ich sie zur Reinigung und einmal war sie halb kaputt, aber Antek hat sie wieder hingekriegt. Antek? Ach, von der Glashütte, der. Hat sie scharf angeguckt, zweimal mit einer Nadel gestochert und zum Schluss reingepustet, fertig. Ja, sowas gibt es. Na, und Antek ist gut in solchen Sachen. Heute wartest du 4 Wochen. Ja. Aber nicht ich rück ihn auf die Bude. Tu das, Bruno. Ihr sollt noch nicht denken, weil sie aus der Stadt sind, können sie uns verarschen. Na, früher bei Papka Alfred. Ja. Im Laden. Ja. Na, du. Aber der Zug scheint sich doch nach der Bahnhofsuhr gerichtet zu haben. Was redest du da? Deine Uhr läuft natürlich richtig. Ja, trotzdem ist der Zug eben raus. Raus? Was? Der Zug? Ja, geh auf den Bahnsteig. Die Schlusslichter kannst du noch sehen. Und ich stehe hier und du sagst nicht? Tja, Bruno, das ist so in der Kneipe. Macht 0,80. Hast du die Hand gehoben? Ich? Es sah so aus. Was du nicht alles siehst. Aber wenn du schon wegen mir hältst, kann ich ja aufsteigen. Bruno als Anhalter, ich werd verrückt. Aber erst, wenn ich hier wieder raus bin. Ist das eigentlich ein LKW oder eine Schüttelrutsche? Ich merke das gar nicht mehr. Wenn ich ohne Ladung fahre, stößt der Hänger den Maschinenwagen. Falls dir schlecht wird, sag's rechtzeitig. Red nicht so viel, fahr zu. Die Kneipe in Schnapprode macht sowieso erst um 10 Uhr auf. Ich will in die Stadt. Und da läufst du? Wenn ich nur nicht gekommen wäre. Wenn der Hund nicht genießt hätte, hätte er die Katze gekriegt. Ich muss erst laden, schnapp Roder Kiesgrube und dann fahre ich nur bis Boxberg. Weiß ich. Du machst mir Spaß. Nicht einmal mein Brigadier kennt meine Tour und du willst sogar die Zeiten wissen? Ein alter Mann muss sich auskennen, sonst darf er nicht alt werden. Halt dich jetzt fest. Die Einfahrt haben sie zu Schanden gefahren. Ich muss schnell raus. Der Greifer schmeißt mir sonst den ganzen Schamott auf eine Seite und ich bleibe in der Kurve hängen. Bleib sitzen und rauch eine Zigarette derweil. Die Schachtel liegt unter der Putzwolle. Und Streichhölzer? Streichhölzer gehören schließlich dazu. Eine Zucht ist das. Schlecht ist mir auch. Nichts gegessen und der Mensch schwatzt mir Bier auf. Zwei Gläser. Denkt bloß an seinen Verdienst. Oh. Hoffentlich schüttelt die Karre jetzt nicht mehr so. Oh Mann, ist mir schlecht. So, das wär's. Nanu? Ja, so was Nanu. Ich hab kein Feuer. Hier, bitte. Ja. Du siehst so weiß aus. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Fühlst du dich nicht wohl? Fahr zu, denk an die Norm. Naja. Monro, wenn was ist, sag's mir. Du hast einiges gut bei mir, das weißt du. Du hast mir mein erstes öffentliches Bier bezahlt. Werde ich nie vergessen. Und dann... Später. Viel später war das nicht. Da habe ich dir die Mädels vorgeführt. Wenn Tanz bei uns war im Dorf und wenn du an der Kasse gesessen hast. Hast du genickt? Bin ich raus mit dir? Hast du den Kopf geschüttelt? Dann eben nicht. Lange her. Jetzt spielen sie diesen Beat. Ich höre ja nicht mehr alles, aber das höre ich. Und wie? Für Beat verkaufe ich keine Karten. Meine Frau habe ich dir auch vorgeführt. Weißt du noch? Du hast mit den Augen gezwinkert und die Schultern gehoben. Weil sie zu hübsch für dich war. Zu hübsch und zu gut. Draußen an der Hauswand hat sie mir eine geklebt. Nun haben wir schon 3 Kinder. Auch eine Leistung. Warum hast du eigentlich keine? Was? Keine Kinder. Meine Sache. Entschuldige. Das ist Sache, was? Mit Ladung liegt der W50 wie ein Brett auf der Straße. Pass auf, weiße Mäuse. Oh, die können mir nichts. Hier vorm Kraftwerk pendeln die andauernd hin und her. Guck mal links raus. Da siehst du schon den neuen Schornstein. Schätz mal, wie hoch. Das Grundwasser ist niedrig seitdem und mein Brunnen ist jetzt auch... 200 Meter. Ja, ja, ja. Und daneben bauen sie schon am zweiten. Da kannst du zugucken, so schnell wächst. Der halbes Jahr, länger dauert das nicht. So ein Apparat in der Heide, was? Du guckst ja gar nicht. Wenn sie nur mit anderen Sachen auch so schnell wären. Sorgen? Ja. So, ich muss dich raussetzen, Bruno. Halteverbot und die weißen Mäuse sind hinter uns. Nein, ich fahre dich mit aufs Gelände. Vorsicht! Stemmen die Füße gegen das Blech. Der reinste Krater, was? Das war mal Heide und nun solche Riesenlöcher. Gehst dort bis zur Baracke, dann auf dem Betonweg bis zum Kohlenbunker. Da ist eine Kantine, ganz modernes Ding. Brauche ich nicht. Dir wäre jetzt auch eine frische, saure Gurke lieber, was? Von der ersten Ernte eine oben aus der Kruke raus und in der Mitte noch schön weiß. Ja, knackrig. Ja, ja, ja, das wäre was. Was gibt's denn da zu servieren? Mir ist aufgefallen jetzt mit der Gurke. Da hast du mir zum ersten Mal während der Fahrt nicht widersprochen. Wird wie ein Pferd, der Kerl. Links musst du dich halten, Bruno. Ja, ja, ja, ja. Dem Pförtner sagst du meinen Namen, da lässt er dich durch. Lässt er mich sowieso. Nimm dir einen Wolga zur Stadt, da fahren alle Nase lang welche. Jedenfalls nicht so eine harte Kiste wieder. Da muss ich mir meine Knochen vorher einzeln nummerieren. Wohl wahnsinnig, was? Mitten auf der Fahrbahn. Redest du mit mir? Mensch, Opa, hast du ein Schwein. Die Bremsen sind neu belegt, sonst hätte ich dich zerquetscht wie eine Wanze. Versuch's nur. Du musst links gehen, links auf der Kante. Verstehst du? Ich gehe, wo ich gehe. Fahr doch woanders lang, wenn's dir nicht passt. Zu wem wollen Sie? Ich? Kaderabteilung Baracke 7. Hier ist in West 3. In West? Ah, so. Und was machen Sie? Ich? Hm? Ich koche Kaffee. So. Dafür ist die Kochecke schließlich eingerichtet, nicht wahr? So, gut. Läufer im Gang. Hier. Bitte? In so einer Baracke Läufer? Und Teppiche in den Zimmern. Ich verstehe Sie nicht. Sagen Sie mal, wie ist denn Ihr Wasser? Was für Wasser? Nehmen Sie auch Selters zum Kaffeekochen? Selters? Läufer im Gang, sauberes Wasser, gemahlener Kaffee und unser Eins. Entschuldigen Sie, darf ich mal Ihren Passierschein sehen? Und unser Eins? Ach, Sie wollen vielleicht nur in den Konsum, ja? Da drüben ist der Konsum. Vielleicht haben die Selters. Ist das der Konsum? Igen, Saki, az a Konsum. Hä? Persze, apuskám, az ott a Konsum. Ich frag nur wegen der Ölsardinen. Antal, megérted az öreget? Mi van? Talán az orvoshoz akar menni? Olyan sápadtan néz ki. Idős emberek gyakran sápadtak. Ja, ihr habt ja recht, Leute. Aber es muss aber euch auch einen verständigen Menschen geben. Wenigstens... Einen? Mann, wo bin ich denn hier hingeraten? Menj a Jancsihoz, majd ő lefordítja. Hol a fenébe van a Jancsi? Himmelkreuz, Donnerwetter. Himmelkreuz, Donnerwetter. Ja. István, Székesfehérvár. Du? Ich? Ich trinke Landskronenbier. Was? Ja. Megérted az öreg urat? Hozzunk már egy tolmácsot. Ach, ihr versteht mich nicht, was? Na, macht nichts, ihr lernt noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Ja. Waren das nun Tschechen? Polen? Ungarn sollen ja hier auch rumlaufen, heißt es. Eine Zucht ist das. Hey, stehen bleiben! Wir reden ein Zeug zusammen, kein Wort versteht man. Jeder, Sie! Was heißt denn hier Heda? Was haben Sie unter der Joppe? Ach so, die Kaffeemühle. Verstehst du was davon? Den Passierschein bitte. Ich lasse dir hier. Zeit musst du ja haben, als Wachmann. Ohne Passierschein dürfen Sie hier nicht rein. Ich will raus. Wer hat Sie denn reingeschmuggelt? Oh, so ein Großer. Mit Bart. Ein Großer mit ja. Bart? Ja. Die kommen nämlich alle hier in den Konsum wegen Ölsardinen und Exportbier. Und wegen Selters. Selters? Verstehst du nicht. Jedenfalls werde ich dich melden müssen. Immerzu. Was denkst du, was hier alles so rausgeschleppt wird, wenn man da nicht aufpasst? Dazu bist du ja da, um aufzupassen. Bleib hier stehen. Ich muss an das Telefon. Laberarsch. Bei dem bricht ich Material für ein Familienhaus durch, bewacht das Kraftwerk. Rentnerposten, tut sich wichtig, der Alte. Du bist ja noch da? Ich stehe, solange ich stehe. Du zwingst mich, noch eine Meldung zu machen. Da kriegst du aber Schwierigkeiten. Wir haben hier die Grünen auf dem Bau. Grün oder blau, lasse kommen. Wir sind ein staatswichtiges Objekt. Energie für die Republik. Vier Turbinen und so. Vier Turbinen und so. Na, hau schon ab, Mensch. Worauf wartest du überhaupt? Auf den Wolga. Was? Hier, der Umschlag muss sofort zur Westleitung. Wird sofort erledigt, Genosse. Umgehend. Tag, Silius. Fährst du in die Stadt? Na, Konz, was machst du denn hier? Uch, hat mit dir zu reden. Hast du Zeit? Der hat keine Zeit. Nie. Der ist Fahrer beim Kreissekretär. Hörst du das? Wie hier immer einer reinredet? Na, steig endlich ein, wir reden im Wagen drüber. Ja. Pass gut auf, Kollege. Vielleicht wolltet ihr mich kontrollieren. Warum sagst du immer Zilius zu mir? Ich heiße Zilias. Oh, ich hab mal auf der Strecke mit einem gearbeitet. Der ist Zilius. Komischer Name, ne? Aber man gewöhnt sich dran. Schöner Wagen, was? Wenigstens kann man die Beine strecken. Aber schneller geht's wohl nicht. 140 macht der spielend. Na, fahr mal. Bist du verrückt? Ich fahr schon 90 und hier sind bloß 80 Sachen erlaubt wegen dem Bau. Wegen dem Bau. Ihr macht euch bald die Hosen wegen dem Bau. Naja, so ein Ding in der Heide, das hat's zuvor noch nie gegeben. Ich sage dir, manchmal also die ganze Kreisleitung rotiert. Was der Ladescheins ist, der hat keine freie Minute. Jetzt hole ich ihn ab und in einer knappen Stunde sind wir beim Bezirk. Ladus, ist das dem Ladus Vinzenz seiner? Ich kenne keinen Vinzenz. Aus Durbach stammt er. Aber sag mal, du wolltest doch was reden mit mir. Wegen dem Verband? Es wäre Zeit, mein Lieber. Aus Durbach? Da kenne ich einen Ladus Lope. Ladus Ernst. Ja, aber die haben beide keine Jungs. Das heißt, vom Lope, der ist im Krieg geblieben. Hör zu, wenn du nicht reingehst in den Verband, länger decke ich dich nicht. Schnurpusch, Adolf. Jawohl. Der hieß mit amtlichem Namen Ladus. Jetzt weiß ich Bescheid. Der hatte einen Vollbart, als es noch lange nicht Mode war. Und wenn er in die Kublanger Ziegelei zur Arbeit ging, hatte er immer Holzpantoffeln an. Die Pantinen schmiss er nach den Kindern, wenn sie Schnurpusch riefen. Ja, ja, ich weiß. Konnte nicht mal Radfahren. Von dem, der Junge, also. Ja, muss wohl so sein. Jetzt fährst du schon 100, wo nur 80 erlaubt sind. Wenn wir nicht pünktlich im Bezirk sind? Du lieber Himmel. Was ist denn nun mit deinem Eintritt in den Verband? Nix. Hat der Ladus, den du da fährst, dafür gesorgt, dass die Teppiche in die Baracken gelegt werden? Die Läufer? Was ist dabei? Ohne Komfort heutzutage baust du nichts auf. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Ich komme überall rein, das merkt ihr. Bloß in den Anglerverband kommst du nicht. Fang meine Fische auch so. Nein, ungesetzlich. Habt ihr mich schon mal erwischt? Na. Na bitte. Wo willst du eigentlich hin in der Stadt? Hab was zu besorgen. Weil ich dich vorher absetzen könnte. Ich muss nämlich durch die ganze Stadt durch. Fahr. Das mit dem Verband solltest du dir wirklich überlegen. Ich überleg ja schon. Da in den Baracken liegen Läufer auf den Gängen. Aber das Wasser? Was wird denn mit dem Wasser? Wo wirst du übermorgen deine Fische angeln, ne? Wenn du kein Wasser mehr hast? Da findet sich schon ein Weg, da passen wir schon auf. Wer denn wir? Dein Ladus Heinz vielleicht. Für sowas hat er doch keine Zeit. Kümmert sich nicht mal um die jungen Leute, holt junge Leute ran. Die verstehen kein Wort Deutsch. Reden, als wäre ihnen hier oben die Zunge angewachsen. Schäckeschkerremschäbschen. Von den Ungarn redest du. Ja, die sind neu hier. Aber nächste Woche haben sie alle schon ein Mädchen am Hals und nicht mehr die geringsten Schwierigkeiten mit der Verständigung. Ungarn also. Und was wollen die hier? Spezialisten. Polnische und sowjetische Kollegen sind auch da. Alleine können wir das wohl nicht. Zusammen geht es schneller, verstehst du? Was ich nicht weiß, das weißt du. Nach der Methode etwa. Ich polier und du polier. Was du nicht weißt, das sagst du mir. Nimm es nicht übel, aber das verstehst du nicht. Da muss einer richtig dabei sein. Wie du was? Wie der Kreissekretär. Diese Größenordnung etwa. Sag deinem Kreissekretär, meine Kaffeemühle ist kaputt. Und 4 Wochen dauert die Reparatur. Und der Brunnen bei mir im Hof gibt kein Wasser. Sag ihm das. Manchmal, wenn wir doch irgendwo warten müssen, spielen wir Schach, der Heinz und ich. Er verliert meist. Aber dann macht er so einen überraschenden Zug. Ganz gegen die Ordnung und gegen alle Erfahrung. Bloß so ein Zug. Und ich bin völlig perplex. Ich brauchte ja Tage, bis ich eine Strategie dagegen entwickelt habe. Ich meine bloß, das muss einer in dieser Funktion können, solche Züge. Sonst kommt ihnen alles über den Hals. Wie meine Kaffeemühle. Hm? Du jammerst über eine alte Kaffeemühle. Sieh dir lieber die Neubauten an. Hier wohnen jetzt schon mehr Leute als in der Altstadt. Und das geht weiter. Block an Block. Willst du raus? Fahr mal rein in die Bahnhofstraße. Und dann die zweite Straße links. Du, ich habe es eilig. Mach schon. Machst mir Spaß. Gehst nicht in den Anglerverband und stellst auch noch Ansprüche. Ein Betrieb hier, was die Leute bloß alle auf der Straße wollen. Geht wohl keiner mehr arbeiten. Jetzt scharf rechts. Ach. Bloß noch 100 Meter. Wenn ich zu spät komme, ich sage dir, dass... Hier kannst du anhalten. Besten Dank, dass ich dich bringen durfte. Keine Ursache, Ziljas. Und sorg dich nicht. Ich hol mir meine Fische. Guten Tag. Guten Tag. Schön haben sie es. Die Blumen und das Grünzeug. Aller Wetter. Ja, bitte. Die Kaffeemühle hier. Viel kann nicht dran sein. Bis heute früh ist sie gegangen. Da sind Sie falsch. Wir sind ein Blumengeschäft. Aber hier war immer ein Elektrikerladen. Du lieber Himmel, wie lange ist das her? Hier gab's schon mal Schuh inzwischen. Himmel, kreuzt und Wetter. Fluchen Sie nicht, Sie sind in der Öffentlichkeit. Was mache ich mir aus Öffentlichkeit? Ich will das Ding repariert haben. Ich brauche einen Elektriker. Gehen Sie in die Lumumba-Straße, da ist ein Laden dafür. Wo früher Blumen verkauft wurden. Ich habe es nicht nötig, mich von Ihnen beschimpfen zu lassen. Hm. Ja, Wiedersehen. So sehen sie also aus, deine überraschenden Züge, Ladusch. Wie heißt die? Rumba-Straße. Nie gehört. Es kann auch Boom-Up sein oder so ähnlich. Nie gehört. Ich frage und frage. Die Straße muss es aber geben. Fahren Sie doch die Polizei. Ja. So, schönen Dank. Hauptwachtmeister Franke, guten Tag. Meinen Sie mich? Vielleicht sagen Sie mir mal, was Sie eben falsch gemacht haben. Ich? Da bin ich aber gespannt. Sie sind bei Rot auf die Fahrbahn. Erinnern Sie sich? Nö. Es gibt die Stufen Grün, Gelb und Rot. Und bei Rot haben Sie die Fahrbahn nicht zu betreten. Das wissen Sie doch ganz genau. Und seien Sie froh, dass Sie so alt sind und dass ich heute meinen guten Tag habe. Sonst hätte Sie der Spaß 5 Mark gekostet. Von mir hätten Sie keinen Pfennig gekriegt. Bitte. Wo steht denn das geschrieben, dass ich bei Rot nicht über die Straße darf? Sie sind Verkehrsteilnehmer wie jeder andere. Und da gilt nun mal die Straßenverkehrsordnung. Weil Sie gerade Straße sagten, ich suche die Rumba-Straße oder so ähnlich. Lumumba-Straße meinen Sie? So ähnlich. Ein Elektriker ist dort. Dann gehen Sie hier über die Kreuzung. Bei Grün, hören Sie? Ja, ja. Und dann aufs Kaufhaus zu. Die frühere Glaswerkstraße. Lumumba? War das nicht so ein Schwarzer mit einer Brille aus Amerika? Das verwechseln Sie mit Martin Luther King. Lumumba war Afrikaner. Oder das? Ein verständiger Mensch jedenfalls. Durst habe ich. Auf ein helles kann die Kaffeemühle warten. Am Kaufhaus war doch immer eine Kneipe. Wenn sie mal nichts anderes daraus gemacht haben. wünschen? Ein helles, leicht angewärmt. Bier ist nicht, wir sind Kaffee. Ich hab Bier gesagt. Bier, verstehen Sie, das ist so ein gelbes Zeug mit Schaum drauf. Selters können Sie haben. Ich will mir keinen Kaffee kochen, ich will ein Bier. Ferner ist Cola da und Tee mit Zitrone. Und was gibt's hier zu trinken? Mein Herr, wir sind Kaffee. Wissen Sie, was ein Kaffee ist? Das wusste ich schon, da lagen Sie noch als Quark im Schaufenster. Lisbeth! Lisbeth! Hier wird einer ausfällig. Schämen Sie sich nicht. Das ist ein anständiges Lokal. Hier. Ich rede mit dem jungen Ding da, nicht mit Ihnen. Ich bin die Objektleiterin. Und ich bin mit dem Fahrer vom Kreissekretär in einem Verband. Falls Sie krakeelen, setze ich Sie hinaus. Merken Sie sich das. Wir sind ein anständiges Lokal. Hier. Bloß Bier haben Sie keins. Da müssen Sie in den Gambrinus. Wir sind... Ich weiß. Also ein Kaffee. Aber keine Lorke. Bitte ich mir aus. Den bediene ich nicht. Nun mach schon, er hat bitte gesagt. Ist dieser Stuhl frei? Was? Wie? Darf man hier Platz nehmen? Dürfen Sie. Nur kein Bier bestellen. Da hatte ich schon Ärger genug. Der Kaffee. Und Zucker? Steht auf dem Tisch. Vorne. Bier vertrag ich nicht. Ja, sowas gibt's. Wenn ich Kaffee trinke, schlürfe ich leicht, stört es. Aber nein. Dankeschön. Gestatten, Narkons. Narkons Bruno, Streckenläufer AD. Angenehm. Roswitha Radepur, verwitwet. Mein Mann war Oberamtmann bei der Post. So. Muss es auch geben. Schmeckt der Kaffee? Das geht. Ja. Warum trinken Sie Ihren Kaffee nicht zu Hause? Ich meine, ist Ihre Kaffeemühle kaputt vielleicht zufällig? Nein. Es ist nur so, in Gesellschaft nur nicht versauern, sag ich mir. Man muss unter Menschen. Als mein Mann starb, sagte er mir, versauer nicht, Kindchen, heirate auch wieder. Versprich mir das. An wem wollte er sich denn rächen? Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Nichts war nichts. Ich meinte nur, der Kaffee könnte besser sein, nicht wahr? Tja, es hat sich so viel geändert in der Welt. Ja, das stimmt. Schöner sind wir alle nicht geworden. Fräulein! Wie immer? Sie wissen schon. Und den Cognac nicht vergessen. Dunnerlütchen. Meine einzige Schwäche. Man hat ja sonst nichts mehr. Viele bestellen Schlagsahne. Aber Schlagsahne soll so schädlich sein. Schädlich ist alles, wozu man keine Traute hat. Sie sind wohl nicht von hier. Doch. Trinken Sie ein Schnäpschen mit? Nee. Bloß keine Unkosten, Madame. Also, Sie müssen sich doch nicht genieren. Ich bin eine alte Frau. Ich brauche nicht mehr viel. Früh ein Tässchen Tee und ein Knäckebrot. Mittags allerhöchstens zwei Kartoffeln. Ach, und das wievielte Mal esse ich gar nichts. Höchstens ein Stückchen Konfekt. Bitte. Ich zahle. Moment. Danke, Fräulein. Ja, was ich sagen wollte, ich leiste mir so gut wie gar nichts. Prost. Und käme ich wirklich mal in Schwierigkeiten, wäre dann noch immer mein Sohn. Ach, einen Sohn haben Sie. Ich zahle. Einen guten Sohn. Elektriker? Bitte? Ob Ihr Sohn vielleicht Elektriker ist? Oh, wo denken Sie hin? Er hat studiert. Wasserwirtschaft. Ja, die Sorte kenne ich. Sie haben wohl keine Kinder. Und ob? 3 Kinder. Alles Jungs. Ach, da werden Sie gewiss Ihre Freude haben. Du, was dachten Sie? Bei mir gab's kein Heckmeck. Da ging alles seinen Gang in der Erziehung. Entweder du spurst, mein Junge, oder du bist für mich erledigt. Verstehen Sie? Nein, Kinder sind doch so zart beseitet. Mein Rainer... Man wird einfach sein Geld nicht los. Eine Zucht ist das. Mein Rainer war Ihnen derart empfindlich. Wenn ich dem Los mal ein bisschen scharf angesehen habe, war hinterher gleich das Bett nass. Ja, das glaube ich. Und Ihre Herrensöhne? Ich meine, was ist aus Ihnen geworden? Der Große ist auf Montage in Ungarn. Interessant. Und der Mittlere fährt ein 20-Tonner, Spezialtransport, besonders schwere Brocken und immer mit Warnleuchte. Ach, interessant. Nur der Jüngste, tja, der ist Sesselfurzer geworden. Hat zu viel studiert. Tja, hatte der. Drüben beim Bau sitzt er in Boxberg in so einer Baracke. In West 3, Sie verstehen. Ich verstehe, interessant. In den Baracken dort sogar Läufer haben die im Gang und einen dicken Teppich im Zimmer. Teppiche? In einer Baubaracke? Tja, ein gewisser Komfort heutzutage. Na, hören Sie, Sie denken wohl, weil ich eine alte Frau bin. Fräulein, Teppich auf einem Bau. Und sowas erzählen Sie mir. Ja, bitte? Stimmt so. Was war denn? Haben Sie die etwa vergrault? Möglich. Mann, das versuche ich schon seit Wochen. Wie haben Sie denn das fertiggebracht? Gar nicht. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Tut mir richtig leid, dass wir kein Bier mehr führen. Sagen Sie mir lieber, wie jetzt zur... Jetzt habe ich den Straßennamen vergessen. Ein Elektroladen soll dort sein. Ach, gleich um die Ecke. Direkt gegenüber vom Gambrinus. Nanu? Kann doch nicht wahr sein. Zu, einfach zu. Am helllichten Tag. Papka Alfred wird sich im Grabe umdrehen. Ich versuch's mal von hinten. Wenn Papka Alfred mal zu hatte, ging man immer von hinten. Können Sie nicht lesen, Mann? Von 12 bis 2 geschlossen. Hat jeder Laden. Eine Zucht ist das. Wo steckt denn die Bande? Zum Essen. Um 2 sind sie wieder da. Um 2 fährt mein Bus. Oh, lieber Gott. Na, wo ist denn die Abfütterung? Vielleicht im Gambrinus. Und wie sehen sie aus? Sind's 2 oder 3? Junge, alte, blonde? Heute sind's 2, glaube ich. So mittelalt. Danke für die Auskunft. Bitte, bitte. Liegt stundenlang im Fenster und kann die Verkäuferin nicht beschreiben. Eine Zucht ist das. Herr Ober, denken Sie an meinen Schnitzel? Hier, wer wollte Ihr Bier? Hier, 2 Bier. Kollege, eine Auskunft. Und ich jetzt bei dem Betrieb, also ein helles. Karte bringe ich gleich. Kein Bier, keine Karte. Ich suche 2 Frauen. Eine tut's wohl nicht mehr. Werd nicht frech. 2 Verkäuferinnen, mittelgroß, blond, mittelalt, müssen hier sein. Hier sind viele, zu viele. Wie lange dauert denn das mit dem Bier? Cola ist wohl nicht erobert. Ich habe auch bloß 2 Hände. Was ist nur mit dem Bier? Nicht nervös werden, lass es sein. In mir hast du einen verständigen Menschen. Also ein Bier? Eine Auskunft. Die beiden sind vom Elektroladen nah. Lassen Sie meine Jacke los, aber schnell. Du wirst sie doch kennen. Du zeigst sie mir, ich drück ihnen die kaputte Kaffeemühle an die Brust. Und dann trinke ich dir das ganze Tablett leer. Wo bleibt denn das Schnitzel? Verdammt noch ein merkwürdiges Benehmen. Lass doch los! Sieh dich doch um, Mensch. Mehr verlange ich doch nicht. Ich sehe ja schon dauernd, aber die sind nicht da. Und außerdem wird doch nicht repariert, die verkaufen bloß. Warum sagst du das nicht gleich? Also ein Bier jetzt. Das schale Zeug kannst du selber trinken. Die Lorke doch trinken sollen. Ach, eine Hitze ist das. Bist du verrückt? Am Tage, die Leute gucken zu. Bloß ein Kuss. Hier ist doch niemand. Die Kinder und der alte Mann. Welcher alte Mann? Na, dort auf der Bank neben dem Ahorn. Aber der schläft doch, der ist kaputt. Sieht aus, als würde er gerade träumen. Was träumen eigentlich alte Leute? Ach, keine Ahnung. Willst du wissen, wovon ich träume? Du hast's nicht weit. Hab bloß keine Angst. Papke Alfred, bist du's wirklich? Du solltest in deinem Elektroladen sein. Wär besser. Wo steckst du denn? Du musst nur einen Schritt machen. Es ist ganz leicht. Zu deiner Beerdigung konnte ich seinerzeit nicht kommen. Nimm mir's nicht krumm. Wir haben Ärger mit dem Wasser, weißt du? Komm. Hier brauchst du nichts. Und die Nachttischlampe war auch wieder mal kaputt. Und jetzt die Kaffeemühle. Hier brauchst du kein Licht und keinen Kaffee. Jetzt ist die Ampel gerade rot und Angelschein habe ich auch nicht. Komm. kaputt bin ich schon. So richtig müde, weißt du. Was hält dich noch? Du hast doch nichts mehr zu bestellen. Kinder hast du auch keinen. Kaderabteilung befindet sich in Baracke 7. Hier ist Invest 3. Fekesch, wer hier war. Wir sind ein Blumengeschäft. Sehen Sie das nicht? Vielleicht sagen Sie mir mal, was Sie soeben falsch gemacht haben. Fekesch, wer hier war. Das verstehst du sowieso alles nicht mehr. Mach ein Ende. Eine Weile noch. Eine Weile. Eine frische, saure Gurke. Von oben aus der Kruke. Innen weiß und knackrig. Wenn du nur gesund bist, mein Bruno. Die Blümel nimmt selbst Wasser zum Kaffee. Es soll sich mit der Zeit auch klären, heißt es. Ich, Istvan. Fekesch, wer hier war. Du? Nur gesund bist, mein Bruno. Und ihre Herren Söhne, was ist aus ihnen geworden? Du hast keine Kinder, Bruno. Mach dir nichts vor. Wir haben's probiert. Bei 4 Ärzten waren wir alles Kapazitäten. Aber so einer wie du, den hält doch nichts. Der ist doch schon mit einem Bein dort, wo ich bin. Den Schnaps kannst du ja immer schon kalt stellen. Alfred? Alfred? Dann sitze ich wieder da mit dem Ding. Dann eben nicht, liebe Tante. Mann, hat die sich aber. Entschuldigung, wie spät ist es denn? 3:30. 3:30? Ihr seid wohl alle miteinander wahnsinnig. Was ist? Sie sind doch ein verständiger Mensch, nicht wahr? Was ist denn das? Ihr habt doch bestimmt eine Kaffeemühle zu Hause. Kaffeemühle? Das ist so ein Ding hier. Haben wir nicht. Mixer haben wir. Und wenn der mal kaputt ist, was macht ihr da? Der war noch nie kaputt. Wir nehmen den bloß Silvester und wenn einer Geburtstag hat. Wenn er nun aber kaputt wäre, wo würdet ihr dann den hinschaffen? Ich meine, zur Reparatur, verstehst du? Nirgendhin. Da ist mal ein Ding passiert. Da hat mein Bruder den Deckel nicht richtig drauf gemacht und da ist die Brühe an die Wand. Wo ihr sie hinschafft, frage ich, wenn sie kaputt ist. Nirgendhin. Wieso? Wieso nirgendhin? Das macht mein Vater. Dein Vater? Ja, wie gesagt, der ist Elektriker. Was, der ist Elektriker? Wo wohnt ihr? Da werden Sie kein Glück haben. Ich bin ein alter Mann. Ah ja, schon gut. Da drüben, Braunsteigweg 4. Sie müssen dreimal lang und einmal kurz klingeln. Sonst macht er nicht auf. Ja, doch. Moment, ihr habt doch alle Stufe. Ja, sag, wer sind Sie denn? Na, Konz. Bruno, eine ganze Kleinigkeit, nur eine Angelegenheit von 3 Minuten. Mehr nicht für einen Fachmann wie Sie. Gestern lief sie noch einwandfrei, nichts für Unmut. Nee. Ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Nicht die Bohne. Ich stehe im Fernstudium. Verstehen Sie? Ich versteck mich vor den Leuten, geh im Dunkeln ein und aus, damit mich ja keiner abfängt. Da sind Sie nur... 10 Hände. Einen Moment. 10 Hände könnte ich haben. Der eine will Licht in die Laube, der andere in den Bungalow am Schwielochsee und dann die in den Einfamilienhäusern. Und in den Neubauten ist auch egal, weg was kaputt. Wann soll ich denn studieren? Es kann sich doch nur... Sagen Sie mir was mal. Um eine Kleinigkeit handeln. Ja, 10 Jahre ist sie gelaufen wie ein Regulator. Die Kleinigkeiten kenne ich alle, guter Mann. Was denken Sie, was ich schon für Kleinigkeiten repariert habe? 3 Wochen für eine Kleinigkeit. 3 Wochen nach Feierabend heißt das. Und die Lektion liegt auf der Kredenz, ne? Ich will's auch nicht umsonst. Lassen Sie's gut sein, Mann. Ich würde Ihnen Ihre Groschen nicht mal abnehmen, aber ich habe keine Zeit, verstehen Sie doch? Der ging wie ein Regulator. Also zeigen Sie mal hier das Ding. Hier, hä? Regulator, wie ein Regulator ging, ja. Werfen Sie die Müll auf den Schutt, kaufen Sie sich eine neue. Das lohnt sowieso nicht mehr. 10 Jahre ist sie gegangen, wie ein Regulator. Und jetzt hat sie ausgedient. Nee, also nichts für ungut. Hinterm Haus stehen die Mülltonnen. Wiedersehen. Wiedersehen. 10 Jahre ist sie doch. Eine Zucht ist das. Papka Alfred hat sie wieder hingekriegt. Der hätte in die Mülltonne. müssen wir es dicker haben. Tja, was mache ich nun? Heimfahren. Was sonst? Der ging wie ein alter Regenerator. Ja, Bruno. Wenn ich auch eine Kneipe habe. Grüßen darfst du. Bring mir noch ein Bier. Ein Bier. Verstehst du das, Rubel? Was? Der Bruno. Kommt hier rein vom Zug, sagt kein Mucks, setzt sich in die Ecke. Nicht mal ein Bier tut er bestellen. Bring ihm das. Wenn er aber keins bestellt hat? Das geht auf meine Rechnung. Was hat er in seiner Joppentasche? Was weiß ich. Mir war das schon heute vor Mittag aufgefallen. Ja, wer weiß, was so ein Alter alles mit sich rumschleppt. Da, Bruno. Ein Bier. Ist von Robel. Mhm. Ist nicht mal Danke, hat er gesagt. Er gefällt mir nicht. Er guckt auch so anders. Da ist doch was im Busche. Bring ihm mal noch den Schnaps hier. Geht er auch auf dich? Na, frag nicht so viel. Da, Bruno, ein Schnaps. Auch von Robel. Nant. Verstehst du das? Lässt den Schnaps stehen. Und das Bier hat er auch nicht angetrunken. Abend. Abend. Eine Cola, eine Schachtel Juwel alt. Na nun, seit wann trinkt der Ante Cola? Ich hab's Moped draußen. Hast du Bruno getroffen? Ja, der lief an mir vorbei. Du ist ja voll. Ach, im Gegenteil. Du musst doch auch in die Siedlung, Antik. Ja. Tust mir einen Gefallen? Pass mal auf den Alten auf. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ah, dem passiert nichts. Der zeigt dem Knochenmann noch langen Vogel. Ja, ich trinke nur aus und dann mache ich hinterher. Den ganzen Tag rumgerannt. Außer Spesen nicht gewesen. Und das Ding immer noch in der Tasche. Verfluchtiger Apparat. Keiner will dich. Ich will hier auch nicht mehr. Ja, stell dich auf die Straße. Soll ich nehmen, wer will. Oder auch nicht. Von mir aus steh, bis du schwarz wirst. Ich kaufe mir eine neue. Ein ganzer Tag ist weg. Für nichts und wieder nichts. Bruno, ey, warte mal. Wer ruft? Ich bin's, Antek. Hm? Bei der wäre ich noch gestürzt. Ja, warum rast du auch so in der Finsternis? Da hat was auf dem Weg gelegen. Das glaubst du nicht. Eine Kaffeemühle. Hm. Dann wer schmeißt denn sowas weg? Das Aas werde ich nicht los. Du hast die verloren? Muss aus der Tasche gerutscht sein. Seit Weihnachten predige ich näher das Futterfest, aber denkst du, ob die Weiber es verlassen? Ist sie denn kaputt? Auch. Aber vor allen Dingen alt, reif für den Schutt. Komm mal mit unter die Straßenlampe, ich sehe mal nach. Hat keinen Sinn, ich kaufe eine neue. Tja, manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Altes Modell, taugt nichts mehr. Gib mir mal dein Taschenmesser. Ja, Taschenmesser. So. Geh doch mal aus dem Licht. Jetzt muss ich den Deckel lösen. So. Das sag ich doch. Ja, das Kabel, das dachte ich mir schon. Eine Faser hat sich gelöst. Nur, das sind kleine Fische. Warte mal. So. Die macht noch gut 5 Jahre mit. Was denn? Nee, das Ding funktioniert wieder. Verlass dich drauf. Was? Was bin ich dir schuldig? Ja, wenn wir uns sehen, gibst du mal ein Bier aus, ne? Aber lass dein Moped zu Hause. Du und sonst? Alles in Ordnung? Hm? Du, was dachtest du denn? Bruno! Den ganzen Tag warst du weg. Ich habe mir schon, wer weiß, wie Sorgen gemacht. Papalapap, um mich braucht sich niemand Sorgen zu machen. Ja, das Wasser, Bruno. Das Wasser ist ganz klar. Ich hab's laufen lassen den Tag über. Und nun ist es ganz klar und schmeckt wie richtiges Wasser. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich darum kümmern werde. Ach, Bruno. Warum nicht? Kochkaffee. Hörst du? Hm? War ein hartes Stück Arbeit. Ein altes Modell hieß das Hörspiel von Joachim Nowotny. Dramaturg Jochen Hauser. Bruno Nakons war Kurt Böwe. Ferner sprachen Ruth Willi, Doris Hammerla, Jörg Gutzun, Wolfgang Winkler und andere. Schnitt Steffi Stolle, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Günter Burmann, Regie Walter Niklaus.